Das Collegium Musicum an der CAU Kiel bereitet sich auf die nächsten Konzerte am 8. Juli in der Petruskirche und am 10. Juli im Audimax der CAU vor. Und das Campusradio durfte vorab in die Proben rein und schon mal ein paar kleine Soundhappen für euch holen. Beim Collegium Musicum handelt es sich um das große Universitätsorchester an der CAU. Es besteht seit 1921 und ihr Repertoire reicht von Filmmusik bis hin zu großen Sinfonien. Finja selbst spielt im Collegium mit und hat uns ein kleines Interview gegeben. Ich bin Finja, ich studiere Medizin jetzt im 4. Semester mittlerweile und bin auch eigentlich seit Studienbeginn beziehungsweise seit Corona es wieder zulässt im Collegium Musicum. Finja, wie bist du denn zum Collegium Musicum gekommen? Ich wollte eigentlich schon, bevor ich hier angefangen habe zu studieren, gerne ins Uniorchester. Also das war schon vorher auf jeden Fall der Plan. Das heißt, ich habe mich halt direkt an dem ersten Tag beziehungsweise an dem Infotag, wo sich halt alle Ensembles und freiwilligen so Gruppen im Prinzip vorgestellt haben, dann bin ich halt direkt aufs Orchester zugegangen und habe halt gefragt, wie das so abläuft, ob man vorspielen muss und so. Und bin dann da so ein bisschen reingerutscht, weil es halt ja durch die Corona-Beschränkungen auch relativ schwierig war, zu dem Zeitpunkt halt Musik zu machen. Deswegen war ich sehr froh, dass das dann doch geklappt hat. Und ja, dann habe ich seitdem im Prinzip mitgespielt. Wenn du derart zielstrebig auf das Orchester zugegangen bist, spielst du dann schon länger ein Instrument? Es ist bei mir jetzt so, dass ich tatsächlich vorher, also auch bevor ich hier in Kiel angefangen habe zu studieren, Querflöte studiert habe. Das heißt, ich spiele schon sehr lange und habe auch schon recht lange im Orchester gespielt bisher. Und deswegen war das halt auch von mir ein sehr großer Wunsch, hier dann weiter im Orchester zu sein. Finja ist also ein Profi und schon länger beim Collegium Musicum dabei. Aber erklär uns doch mal, was ist das Collegium Musicum? Das ist im Prinzip das große Uni-Orchester. Es gibt ja noch andere Ensembles, also ein Chor, noch ein anderes Orchester und so, was auch im Prinzip von der Uni ausgeht. Aber ich würde sagen, das Collegium Musicum besteht hauptsächlich aus jungen Leuten, die tatsächlich auch alle noch im Studium sind. Und das Besondere dadurch ist halt auch, dass alle ja auf einem ähnlichen Stand sind vom Spielen her. Also das Niveau ist dadurch halt relativ hoch, würde ich sagen, und aber auch sehr einheitlich unter den ganzen Musikern oder Musikerinnen, die mitspielen. Und es macht halt einfach Spaß, weil alle so ja im selben Lebensabschnitt sind, mehr oder weniger. Und ja, man dadurch auch einfach gute Freunde findet im Orchester. Das heißt, ihr seid ein großes Orchester mit Sinfoniebesetzung? Genau. Also es ist jetzt auch so, dass sich nach Corona im Laufe der Zeit immer mehr Leute halt auch angemeldet haben. Das heißt, wir spielen jetzt mittlerweile mit einer viel größeren Besetzung, als es noch vor einem Jahr oder so der Fall war. Man hat aber schon gemerkt, dass seitdem die Corona-Beschränkungen weggefallen sind, der Andrang schon relativ groß war. Also ich würde mal sagen, die Leute waren sehr, sehr froh, als es dann wieder möglich war zu spielen und sind dadurch einfach sehr zahlreich halt bei den Proben erschienen. Und das macht es uns halt möglich, dann auch große Sinfonien, große Werke zu spielen und dann halt auch so ein bisschen besonderere Instrumente, wie zum Beispiel eine Harfe oder so, dabei zu haben, sodass man halt wirklich dann große und schöne Werke realisieren kann. Wenn du gerade von besonderen Instrumenten sprichst, im Orchester ist es ja in der Regel immer so, dass es bestimmte Instrumente gibt, die händeringend gesucht werden. Ist es auch so beim Collegium Musicum? Ja, die gibt es. Also wir brauchen aktuell auf jeden Fall noch eine Oboe. Auch schon relativ lange. Das heißt, an alle Oboisten, die sich das zutrauen, im Uniorchester mitzuspielen, die sind wirklich herzlich willkommen. Also Oboen, nehmen wir sehr, sehr gerne. Und ansonsten Bratschen. Das ist so eine Sache, die, glaube ich, viele Orchester kennen. Ja, Bratschen sind bei uns auch sehr herzlich willkommen. Also wir haben schon einige und ich glaube auch mehr als viele andere Laienorchester normalerweise haben, aber es können immer noch mehr sein. Aber ich meine, ansonsten sind auch alle anderen Streichinstrumente sehr, sehr gern gesehen. Da gibt's keine Obergrenze, würde ich sagen. Das Collegium Musicum hat ja ein sehr breit gefächertes Repertoire. Was spielt ihr zurzeit? Bei unserem nächsten Konzert spielen wir von Leonard Bernstein die Ouvertüre zu Candide. Das ist auch ein sehr, sehr cooles Stück, was, glaube ich, echt auch Leute, die normalerweise vielleicht nicht so viel Klassik hören oder so, sehr begeistern kann. Also es begeistert auch uns alle sehr, das Stück. Dann spielen wir von Dvorak das Cellokonzert mit auch einer sehr, ja, wie soll man sagen, sehr begabten Cellistin. Also die spielt super, super schön und ist halt auch wieder in unserem Alter, was so ein bisschen auch halt so eine Verbindung schafft, so dass man vielleicht ein bisschen mehr Spaß hat, sogar tatsächlich, als wenn da jetzt so ein, ja, ein routinierter, älterer Profi sitzt oder so. Da ist es jetzt schon eher eine besondere Situation mit einer Cellistin in unserem Alter. Und als drittes spielen wir dann noch die 5. Sinfonie von Beethoven. Und hast du auch ein Lieblingsstück oder einen Lieblingskomponisten? Den wir bisher gespielt haben. Oh, das ist schwierig zu sagen. Also das hängt tatsächlich immer so ein bisschen ja von dem Programm ab oder von den Stücken, die man in dem Moment gerade dann auch spielt oder erarbeitet. Also jetzt gerade muss ich sagen, ja, gehört die Candide-Ouvertüre von Burns dann auf jeden Fall so zu meinen Favoriten. Aber ich spiele auch Beethoven wahnsinnig gerne und es gibt super, super viele Werke von sehr vielen verschiedenen Komponisten, die halt irgendwie alle ihren eigenen Reiz haben und trotzdem aber auch sehr unterschiedlich sind im Vergleich. Aber ja, es macht eigentlich im Prinzip mehr oder weniger fast alles Spaß. Wenn ich jetzt Interesse bekommen habe, bei euch mitzuspielen, wie kann ich selbst beim Collegium Musico mitspielen? Man kann zu uns stoßen, indem man sich entweder bei unserem Dirigenten einfach per Mail meldet. Das ist ganz, ganz unkompliziert. Oder man meldet sich bei der studentischen Hilfskraft. Das ist momentan Lotta. Und die versorgt einen dann auch mit Informationen. Dann bekommt man Noten zugeschickt und so. Wir proben immer mittwochs um 19.30 Uhr im Audimax. Das war, glaube ich, auch schon immer so seit Jahrzehnten und ich glaube, das wird sich auch so bald nicht ändern. Man kann auch einfach mal hinkommen und kurz Bescheid sagen, dass man da ist, was man spielt und einfach mal mitspielen und alles Weitere klärt sich dann halt. Aber keine Angst, wenn ihr kein Instrument spielt, ihr kommt trotzdem in den Genuss des Collegium Musicums. Wann ist denn euer nächstes Konzert? Das nächste Konzert findet am Freitag, den 8. Juli statt. Und das Konzert danach mit demselben Programm findet 2 Tage später am 10. Juli statt. Danke, Finja, für das Interview. Dankeschön. Karten für das Konzert am 8. Juli gibt es seit dem 20. Juni bei Ruth König Klassik, im Büchershop der Mensa 1 oder in der Buchhandlung Hugendubel in der Holtenauer Straße. Restkarten gibt es an der Abendkasse und der Eintritt ist frei.